Der Aussteiger. Dann stehst du da und weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Du stehst da, mitten im Raum, festgeklemmt zwischen Spielzeug und Ermittlungsakten und weißt nicht, was du sagen sollst. Du bist hierher gekommen, um seine Geschichte zu erzählen, deine Geschichte. Ein ehemaliger Boss der Ndrangheta, jetzt in Gefahr, und du kannst ihm nahe kommen. So hat es Andrea am Telefon angekündigt und hinzugefügt, dass du besser schnell kommen solltest, es sei unklar, wie lange er noch rede. Die Welt staunte damals über den arabischen Frühling, grollte ob des syrischen Diktators Bashar al-Assad, der machtgeil sein eigenes Volk massakrierte, und war gespannt, ob die Menschen in den USA Barack Obama erneut zu ihrem Präsidenten wählen würden. In Deutschland der Schrecken über ein Neonazi-Terrornetzwerk, das Männer mit ausländischen Wurzeln ermordet hatte. Die italienische Mafia war wie immer kein Thema. Dir aber sind 1000 Fragen eingefallen, die du Luigi stellen willst. Das ist es, warum du deine Arbeit so liebst, selbst wenn es schwer ist, damit ein angemessenes Einkommen zu erzielen, dass du Einblick bekommst in Welten, zu denen andere nie Zugang erhalten, alle fast alles fragen darfst und danach schöne Texte darüber machen kannst. Rare Perspektiven auf andere Leben. Aber du hast dich nie gefragt, was Luigi von dir will. Und dann sagt er es. Rettung. Rettung will er, nicht für sich, aber für die, die er mitgenommen hat auf seinem Weg. Du musst mir helfen, meine Familie in Sicherheit zu bringen, sagt er. Diesen Satz wird er in deinem Kopf festtackern, wieder und wieder flehen. Er ist schmächtig, nur 40 Jahre alt, das Leben hat ihn trotzdem schon gebeugt. Man stellt sich Mafiabosse immer ein wenig vor wie Marlon Brando als Paten. Männer, die mit jeder Pore Autorität ausstrahlen, stets auf ihre Eleganz bedacht. Luigi ist nicht so. Er könnte auf den ersten Blick Bankmitarbeiter sein, Schlagersänger oder Handwerker. Nur hat er eben mit 19 Jahren seinen ersten Mord begangen. Die Haare umrahmen ohne Struktur sein Gesicht, sind aber gepflegt. Der Bart kann sich nicht entscheiden, ob er das Gesicht prägen will. Nie hast du einen Menschen in tieferer Verzweiflung gesehen, wirklich nie. In dieser Wohnung sitzt er fest, in irgendeiner Stadt in Süditalien, die ihm zunächst eine neue Heimat war, wo er wieder ins Kino gehen konnte, unbeobachtet, wie er glaubte. Eis essen mit der ganzen Familie, ein neues Leben, wo er sich ein Tattoo stechen lassen wollte, als Zeichen für dieses neue Leben, ein Phönix, der aus der Asche aufsteigt, eine mythische Figur, den Neuanfang als Bild auf dem Oberarm. Und genau dort, vor dem Tattoo-Studio, stand er. Einer, den er kannte. Einer, der ihn kannte. Und der ihm nichts Gutes wollte. Er schaute nur. So funktioniert das mit der Mafia. Es braucht keine großen Worte. In einem Blick kann Aussage genug liegen. Wir wissen, wo du bist. Luigis neues Leben, es endete in diesem Augenblick. In diesem Augenblick zerbrach auch das neue Leben von Paola, Salvatore und Syria, seiner Frau und den Kindern. Ein Bild in der Wohnung auf einem Beistelltisch neben der Essecke zeigt die vier. Salvatores Kommunion, alles elegant. Ein normales Familienbild, aber nicht hier, nicht in diesem Kontext. In der alten Welt ist er nicht mehr zu Hause, als von der ehrenwerten Gesellschaft Verstoßener, der sogenannten ehrenwerten Gesellschaft der Mafiosi. Sie raunen jetzt über ihn, den Gesuchten, den Gehassten, den zu Tötenden. In der erhofften neuen Welt, wo er sich ein normales Familienleben erwartete, eine Existenz ohne die Fesseln der Ndrangheta, ist er nie angekommen. Luigi bleibt zerrissen zwischen diesen Welten, er und seine Familie. Und so versucht er sich zurechtzufinden mit der Logik, die er in der alten Welt gelernt hat. Versucht, die Schritte seiner Gegner vorauszudenken, um ihre Pläne zu durchkreuzen. Schläft nicht, denkt nach, grübelt, zermartert sich das Hirn. Nie verharrt er, ist ständig in Bewegung, aufgerieben. Bei unseren Gesprächen fällt es ihm schwer, auf seinem Stuhl zu bleiben. Du musst meine Familie retten. Der Ferrazzo-Clan, ebenfalls ein Teil der Ndrangheta, gehörte zu den Gegnern seines Clans. Bei einer Hochzeit verschwanden 3 Mitglieder des Clans. Luigi schwört, nichts damit zu tun zu haben, aber das war jetzt egal. Die Rechnung war immer noch offen. Neues Blut überdeckt Altes. Sühne ist immer Pflicht. Der Clan hatte ihn aufgespürt, Luigi wusste um die nächsten Schritte. »Wir stehen am offenen Fenster. Ich muss jeden Augenblick damit rechnen, erschossen zu werden.« Luigi sagt das, Resignation in der Stimme. Schicksalsergeben, er zeigt nach draußen auf ein paar Fenster auf der anderen Straßenseite. Direkt gegenüber wohne ein Mann aus Kolumbien, ein Mann der Ferrazzo. Er weist auf eine Bäckerei in einiger Entfernung, so weit, dass ich sie kaum erkenne. »Da hinten kann jetzt jemand ein Präzisionsgewehr anlegen, auf mich zielen.« »Du glaubst es ihm. Mit Gewehren kennt er sich aus.« »Dir wird in diesem Moment klar, dass du keine Ahnung von dieser fremden Welt hast, keine Ahnung vom Töten, von Waffen, von diesen Gedanken, von mafiöser Logik und wie wahrscheinlich es ist, dass das, was Luigi vorhersieht, auch passiert. Ich habe auch meine Kinder darauf vorbereitet, dass ich jederzeit getötet werden kann,« sagt er. »Ich will ihm entgegenschreien, das geht nicht, das darfst du nicht, es sind Kinder und überhaupt, du kannst sie nicht darauf vorbereiten, sie sind zu klein.« Aber ich sage nichts. Es ist Herbst 2012. Syria besucht noch die Grundschule. Es geht Luigi nicht um sich selbst, sondern um seine Kinder. Vor allem um seine Kinder, die keinerlei Schuld tragen, seine Frau. Hilf mir, sie in Sicherheit zu bringen. Du bist hierher gekommen, um eine Geschichte zu schreiben. Jetzt bist du ohnmächtig. Wie bringt man eine Familie in Sicherheit? Der Wunsch geht zu weit. Du bist Journalist. Es ist übergriffig, ja, aber es ist auch verständlich. Dein Blick weitet sich mit den Tagen. Es geht hier nicht allein um die Geschichte des Mannes, der dir sympathisch ist. Es geht auch nicht darum, wie eine Familie unter dieser Bedrohung versucht, ein Leben möglichst so normal zu leben, wie es eben möglich ist, vor allem für die Kinder. Es geht um ganz andere Fragen. Warum leben die vier so hier? Tut der italienische Staat wirklich alles, um Kronzeugen zu schützen? Ist die Tatsache, dass die Papiere von Luigi und seiner Familie nur in der Region gelten, in der sie gemeldet sind, nicht aber, wenn sie ein paar Kilometer weiter zum Einkaufen fahren, nur ein bürokratischer Fehler, oder ist es Kalkül? Weil es eine Ordnungswidrigkeit ist, ohne gültige Papiere unterwegs zu sein, und weil Kronzeugen sich nicht zu Schulden kommen lassen dürfen, und weil man die Menschen im Kronzeugenprogramm so besser kontrollieren kann? Will der italienische Staat Menschen wie Luigi überhaupt? Nestbeschmutzer, die rücksichtslos alle benennen, egal ob der eigene Vater oder hoch angesehen oder Straßenkehrer. Du stellst dir diese Fragen, sie werden dir aber auch nahegelegt. Du fragst dich zudem, wie das, was gerade passiert, sich mit deinem Bild von dir als Journalist vereinbaren lässt. Du merkst, wie diese Geschichte nicht mehr eine Geschichte ist, sondern auch zu deiner wird, wie du Teil von ihr wirst. Wie sehr der Zufall hier mit dir spielt, wird dir allerdings erst viel später klar werden. Luigi hat eine Entscheidung getroffen und sie ist unumkehrbar. Er kann nicht zu seinem Vater gehen, dem er ins Bein geschossen hat, um ihn davon abzuhalten, seinen eigenen Sohn Luigi zu ermorden. Er kann nicht nach Crotone zurückkehren und sagen, »Papa, es war ein Fehler, Kronzeuge zu werden, ich bin wieder da.« Dieser Weg ist versperrt. Genauso ist aber auch der Weg in ein neues Leben blockiert. Luigi bekommt keinen Job. Die Polizeieinheit, die seinen Schutz gewährleisten soll, kommt einmal pro Woche vorbei. Einmal. Während eines Besuches sitze ich im Kinderzimmer. Sie sollen mich nicht sehen. Zwei Männer sind es, der mit der tieferen Stimme fragt, ob alles okay sei. Nach wenigen Minuten sind sie wieder weg. Später erzählte Luigi mir, dass in der Garage der Schwiegermutter des Chefs der Polizeieinheit ein Waffenarsenal der 'Ndrangheta gefunden wurde. Und Luigi muss diesen Männern immer die Tür öffnen und sie zu sich und seiner Familie hereinlassen. An sie muss er sich wenden bei Problemen, so steht es in den Verträgen. Es zehrt an den Nerven. Bring meine Familie in Sicherheit. Es ist tragisch. Luigi wurde in die 'Ndrangheta hineingeboren, hineinerzogen, schon als Kind zum Mafiosi gemacht, hat das Leiden mit dem Breilöffel gefressen. Mit 10 Jahren Schießtraining am Meer mit Kalaschnikow und schmerzendem Daumen vom Rückstoß. Und nun hat er, um seinen Kindern diesen Weg, seinen Weg zu ersparen, einen Schritt getan, den zu wenige 'Ndranghetisti tun, und der seine Kinder ebenfalls leiden lässt. Dabei können sie absolut nichts dafür. So hocken sie, wenn es nicht anders sein muss, alle vier den ganzen Tag in der Wohnung, hinter Mauern. An einem Tag sehe ich von draußen, wie Luigi am Esstisch etwas in seinen Laptop tippt, solide 2-Finger-Technik. Der winzige Balkon ist eine große Ausflucht. Paola und ich lehnen am Geländer. Die Luft kündet vom Abend, sie hat die allergrößte Hitze abgestreift und bringt Salzspuren des nicht allzu fernen Meeres mit sich. Paola spricht leise. Der Wohnblock gegenüber blickt uns aus geöffneten Fenstern entgegen. Ich bemühe mich ebenfalls, die Stimme zu dämpfen. Paola erzählt mir, dass sie Fremdsprachensekretärin gelernt hat. Ein seltener Moment, meistens steht Luigi im Fokus. »Ich spreche wenig Deutsch«, sagt sie und lacht ein wenig. »Wie heißt du?« Ich lache mit, allein schon, weil es gut tut. Paola stammt nicht aus einer Mafia-Familie. Auch ihr Bruder und ihre Eltern wurden von der Entscheidung Luigis in ein anderes Leben gestoßen. Wegen Luigi mussten sie ihre Heimat ebenso von heute auf morgen verlassen. »Wie war das, als du erfuhrst, wer Luigi wirklich ist?«, möchte ich wissen. Die Frage ist schlimmer als eine Ohrfeige. Sie zieht an ihrer Zigarette, sagt nichts, weint. Mit einer Hand wischt sie sich übers Gesicht. So möchte sie nicht vor mir stehen. »Furchtbar«, sagt sie. Dann geht sie nach drinnen in die Küche. Später erzählt mir Luigi, dass er den Schritt, sich von der Mafia zu lösen, getan hatte für das Wichtigste in seinem Leben, seine Familie. Und doch hatte er sie so gut wie verloren. Paola und er waren quasi schon getrennt. Er weiß, dass er ihr nicht hätte böse sein dürfen, wäre sie gegangen. Kaffee darf nie fehlen. Wir haben gerade den morgendlichen Espresso getrunken. Luigi und ich bereiten unser Interview vor. Wir gehen die Fragenkomplexe grob durch. Luigi hatte uns zugesagt, über alles mit uns zu reden, jede Frage zu beantworten, nur nicht über die Entsorgung von Gift und radioaktiven Müll, das sei zu gefährlich. Andrea will das Gespräch am Nachmittag mit der Kamera aufnehmen. Wir haben für Report München schon einmal zusammengearbeitet, vielleicht wird wieder ein Fernsehbeitrag daraus. Die Chemie zwischen Luigi und mir stimmt, es könnten richtig gute Aufnahmen werden. Luigi hat ein feines Hemd angezogen. Er müht sich, konzentriert zu sein, während wir uns besprechen, am Tisch zu bleiben und nicht aufzuspringen. Vincenzo und Andrea verlassen irgendwann die Wohnung. Einige Zeit später kommen sie mit Unmengen an Pizza zurück. Fast unbemerkt ist es Zeit für das Mittagessen geworden. Unten vor der Wohnung ist ein Supermarkt. Es ist keine Seltenheit, dass Discounter Pizza al Taglio anbieten, Pizzastücke. Und diese hier ist tatsächlich so, wie sie sein soll. Die Tomatensoße kräftig und nur ganz leicht säuerlich. Der Teig war genau richtig im Ofen, sodass nichts verbrannt ist, die Pizza aber durch. Alle essen mit Begeisterung. Kaum etwas bleibt übrig. Nachdem der Tisch abgeräumt ist, setzt Andrea die Kamera aufs Stativ, steckt Kabel ein, richtet die Technik. Andrea ist meistens zurückhaltend und spielt sich nie in den Vordergrund. Jetzt aber wirkt er merkwürdig in sich gekehrt. Er war schon beim Essen schweigsam. Luigi nimmt vor der Wand Platz, an dem Tisch, an dem wir alle eben noch die Pizzastücke verspeist haben. Er streicht sich das Hemd glatt, schaut aufmerksam in die Kamera. Ich stelle meine erste Frage, die zweite, manche dann etwas unbeholfen. Luigi antwortet unverstellt. Ich bin überrascht, wie professionell er wirkt, wenn die Kamera läuft. Geschliffene Sätze, keine Wiederholungen. Ab und an schaltet sich Paola ein, sie ist sein Korrektiv. Auf herzliche Art berät sie Luigi und ihr Rat zählt. Man merkt nichts davon, dass Luigi als Mafioso darauf getrimmt worden ist, zu schweigen. Immer wieder kokettiert er damit, nur die Terza Media zu haben, also einen Schulabschluss vergleichbar mit der Hauptschule. Solange er mit Fakten hantieren kann, antwortet er souverän. Als wir dann aber auf seine Kindheit zu sprechen kommen, schiebt sich Resignation in seinen Blick und meine Fragen gehen ihm erkennbar nahe. Manchmal sinkt er in sich zusammen, muss sich fassen, redet stockend. Die mafiöse Erziehung hat Verletzungen hinterlassen. Schläge, tiefe Narben, die keiner sieht. Er habe sich oft auch schützend vor die Mutter gestellt oder war unter sein Bett geflüchtet, wenn der Vater nach ihm trachtete. Einmal hebt er seine Hand, wie als kleiner Junge damals. Er hätte sich von seinem Vater eine helfende Hand erwartet, sagt er, doch die gab es nicht. Stattdessen nur Kälte. Die totale Abwesenheit von Liebe. An nur ein einziges Lob durch den Vater erinnert er sich, als er nach Hause kam von seinem ersten Mord. Mit dem Schritt, Kronzeuge zu werden und den Clan zu verraten, habe er dann auf die Hilfe des Staates gehofft, und wieder kam da nichts. Die Hand sinkt, Luigi steigen Tränen in die Augen, er bittet, die Kamera abzustellen. Nach dem Gespräch beobachte ich Andrea. Er wirkt abwesend, auch abweisend. Habe ich die falschen Fragen gestellt? Ich hatte mich an Luigis Vorgabe gehalten und nicht über radioaktive Abfälle gesprochen, doch irgendetwas stimmt nicht. Ich sehe, dass er bleicher ist als sonst, seine Wangen zittern. Ich kann mir darauf keinen Reim machen, Andrea ist immer souverän, auch und gerade als Journalist. Er tastete sich in Brasilien im tiefsten Urwald an Orte vor, wo Plutonium verscharrt worden war, ohne jeden Schutz und ohne Furcht. Er hatte einen Prozess begleitet gegen einen Mann, der das wichtigste Mitglied der kalabrischen Mafia in Norditalien ermordet hatte. Die Tat sollte verhindern, und der Plan ging auf, dass dieser Mafioso die Ndrangheta in der Lombardei von ihrem Machtzentrum Kalabrien abspaltet. Der Mörder blickte im Gerichtssaal auf Andrea und zeigte vor aller Augen mit seinem Daumen, wie er ihm die Kehle durchschneiden will. Erst spät am Abend, als wir uns vor unserer Unterkunft bei einem Bier unterhalten, berichtet Andrea, was passiert war. Als Vincenzo drinnen die Pizza abholte, hatte er auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt eine Zigarette geraucht. Ein Mann war an ihn herangetreten, hatte ihm auf die Schulter getippt und freundlich gefragt: »Entschuldige, bist du Andrea?« Andrea, schlau und schnell im Kopf, war sofort klar, was das bedeutete. Mit dieser Frage war alles gesagt. Wir hatten mit niemandem gesprochen, außer mit Luigi und seiner Familie. Wir bewegten uns so gut wie nie außerhalb der Wohnung, nur wenn wir ankamen und wegfuhren oder eben mal Pizza holten. Doch die Ndrangheta wusste, was er tat und warum er hier war. Eine Einschüchterung ohne Einschüchterung. Die Mafia braucht nicht viele Worte, nicht viele Gesten. Das ist gemeint, wenn man in Artikeln davon liest, dass die Clans territoriale Kontrolle haben. Bedrohlich.